Kundgabe 2912. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.10.1943. Haltet euch den Tod vor Augen. Vergegenwärtigt euch die Stunde des Todes und fraget euch, wie weit ihr vorbereitet seid für die Ewigkeit. Gebet euch Rechenschaft, in welchem Verhältnis ihr zu Gott steht und wie ihr das Pfund genützet habt, das er euch gegeben hat für eure Erdenzeit. Prüfet euch, ob ihr werdet bestehen können vor dem Richterstuhl Gottes, ob euer Erdenlebenswandel gerecht ist vor Gott, ob ihr die Liebe geübt und ob ihr jede Stunde bereit seid, von der Erde zu gehen, ohne die Verantwortung vor Gott fürchten zu müssen. Bedenket, dass mit dem Tode auch eure Kraft zu Ende ist und dass ihr aus eigener Kraft nichts mehr vermögt, so ihr in unreifem Seelenzustand von der Erde scheidet. Und fraget euch, ob ihr selbst zufrieden seid und ruhig von der Welt gehen könnt. Und übet strengste Kritik an euch und dann suchet, euch zu vervollkommnen. Nützet einen jeden Tag, der euch noch beschieden ist, denn solange ihr auf Erden weilt, könnet ihr noch viel erreichen. Ihr habt die Möglichkeit, euch noch zu läutern, weil ihr die Kraft dazu habt und sie vermehren könnt durch Liebeswirken. Haltet euch den Tod vor Augen und erkennet euch als ein schwaches Geschöpf, das ihn nicht um eine Stunde verzögern kann, so Gott die Stunde des Ablebens bestimmt hat. Und bittet Gott innig um Erbarmen, um seine Gnade, um seinen Beistand, dass er euch seine Liebe schenke und mit seiner Liebe auch die Kraft, die euch euren Aufstieg sichert. Behaltet nur dies Ziel vor Augen, dass ihr zum ewigen Leben erwachen sollt, so das irdische Leben für euch beendet ist. Und dann lebet diesem Ziel gemäß. Erfüllet den Willen Gottes und denket stets, dass jeder Tag für euch der letzte sein kann auf Erden. Dann werdet ihr euch vorbereiten. Ihr werdet bewusst leben und ohne Furcht hinübergehen in das Reich des Friedens, in eure wahre Heimat. Amen.